Endlich ist er einer der ganz Großen, kommentierte Elisabeth Munk-Ellingsen die Versteigerung des weltberühmten Gemäldes Der Schrei von Edvard Munk. Die Sprecherin der Erbengemeinschaft des berühmten Norwegers reagierte damit auf die Rekordsumme von 120 Millionen Dollar. Selten war Kunst so oft in den Schlagzeilen wie derzeit. Dabei geht es allerdings weniger darum, aufregende neue Talente zu entdecken oder provokante Kunstaktionen zu diskutieren. Es geht vielmehr um Geld. Um viel Geld. Durchschnittlich wurden pro Minute umgerechnet 4 Millionen Euro umgesetzt. So berichtet der weltgrößte Kunsthändler Sotheby's über seine bislang erfolgreichste Auktion, die gestern Abend in New York stattfand. Dabei haben Bilder für rund 300 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Der Kunstmarkt spielt, wie man so sagt, verrückt. Immer neue Rekordsummen werden bei den großen Auktionshäusern wie Sotheby's und Christie's erzielt. Geheimnisvolle arabische, russische und chinesische Sammler treiben die Preise für Gemälde der klassischen Moderne, aber auch für zeitgenössische Kunst in schwindelerregende Höhen. Millionenbilder. Wie der Markt die Kunst verändert. Ein Feature von Markus Metz und Georg Seslen. Mit Kunst kann man Vermögen machen, aber auch Geld verbrennen. Kunst scheint eine sichere Geldanlage in der Finanzkrise. Besser als Gold, risikoärmer als Aktien. Spekulanten lassen die Bilder und Skulpturen über Mittelsmänner ersteigern und verkaufen sie mit Gewinn weiter, ohne ihre Beute überhaupt gesehen zu haben. Oder sie sperren sie in Bankdepots, um auf den profitabelsten Moment zu warten, sie wieder auf den Markt zu werfen. Schon spricht man von einer Blase auf dem Kunstmarkt. Bei alledem scheinen zwei Gruppen von Menschen auf der Strecke zu bleiben. Die Künstler, die sich mehr mit Kunst beschäftigen wollen als mit der eigenen Vermarktung. Und die eigentlichen Adressaten der Kunst. Menschen, die sich dafür interessieren, was ihnen die Kunst zu sagen hat. Und nicht, was sie bei der nächsten Versteigerung bringt. Der Kunstmarkt boomt. Die Kunst ist in der Krise. Was stimmt denn nun? Vielleicht ist es typisch für den Turbokapitalismus unserer Tage. Es stimmt beides. Die Museen verzeichnen Rekordbesucherzahlen mit den sogenannten Blockbuster-Ausstellungen. Nie dagewesenes, einmaliges, das muss man gesehen haben. Städte, die auf sich halten haben. Museumsviertel, Museumsinseln, Museumsquartiere, Museumsmeilen. Dazu spezielle Museumslinien des öffentlichen Nahverkehrs. Komplettangebote für kulturelle Wochenendreisen. Nicht nur der Kunstmarkt boomt, auch für gewöhnliche Kunstliebhaber wird reichlich gesorgt. Es ist das Zeitalter der Künstler und des Wohlstands. Das sagte Paul McCarthy der Schweizer Kulturzeitschrift Du. Der US-amerikanische Performance-Künstler konstatierte, die Finanzkrise habe den Kunstmarkt in keiner Weise getroffen. Die Kunstwelt bestehe heute aus Auktionen und Kunstmessen. Zudem sei eine Bewegung hin zum privaten Eigentum festzustellen. Einzelpersonen besäßen Kunstwerke in großem Stil. Und während amerikanische Museen mit Finanznöten zu kämpfen hätten, befänden sich private Galerien auf Expansionskurs. Rekordzahlen und Prestigebauten auf der einen Seite. Auf der anderen klamme Museen, die ihre kuratorischen und restauratorischen Aufgaben nicht mehr erfüllen können. Der Staat muss sparen. Die Städte müssen sparen. Was stimmt denn nun? Die größten Museumsspektakel aller Zeiten? Oder Ausverkauf, Niedergang, Verfall? Paradoxerweise, in der Zeit von Marktradikalität und Finanzkrise, es stimmt beides. Kunstproduktion. Kunstbetrieb. Kunstmarkt. Kunstdiskurs. Das System Kunst läuft auf Hochtouren. Frage 1. Wie wirkt sich der verrückt überhitzte Kunstmarkt auf das System Kunst aus? In der bürgerlichen Gesellschaft hatte jedes Kunstwerk einen doppelten Wert. Einen ideellen Wert und einen materiellen Wert, also einen Preis. Der materielle Wert war direkt abhängig von seinem ideellen Wert, von seinem Inhalt, von seiner Machart, von der Bedeutung, die es im kritischen Urteil von Fachleuten und Interessierten erhielt. Beides zusammen machte schließlich den Prestigewert für den stolzen Besitzer eines Kunstwerkes aus. Der Kunstmarkt nimmt im 19. Jahrhundert seinen Anfang, also in der Zeit, in der es auch eine Nachfrage, eine breitere Nachfrage gibt. Und die entsteht mit der bürgerlichen Gesellschaft. Das heißt, der einzelne Bürger, der sich seine Räume mit Kunst schmücken will, von denen gibt es dann immer mehr, die dann auch untereinander in Konkurrenz treten, sich ihre Sammlungen zeigen und auch die Möglichkeiten haben, immer wieder neue Kunstwerke zu erwerben. Bernhard Schwenk, Kurator für die Gegenwartskunst an der Münchner Pinakothek der Moderne. Anfangs ist der Kunstmarkt auf die großen Städte beschränkt und er wirkt auch in die großen Städte hinein. Er ist also noch nicht international. Das heißt, die Diskussion findet in einem sehr begrenzten Raum statt, genauso wie die Kunstkritik, die über diese Kunst berichtet und vielleicht auch über Sammlungen berichtet. Das ist ein ganz enger Kreis. Es ist auch ein elitärer Kreis. Das heißt, Kunst wird von Sachverständigen wahrgenommen und von Liebhabern der Kunst auch gesammelt. Die Frage ist, ob sich das heute großartig verändert hat. Ich bin eigentlich der Meinung, Gegenwartskunst interessiert heute immer noch sehr wenig Leute. Offensichtlich aber trifft die Gegenwartskunst auf das Interesse einer neuen Art von Menschen, Menschen mit sehr viel Geld. Und sie interessiert sie aus neuen Gründen. Das Prestige wird offenbar nicht mehr durch den ideellen, sondern durch den materiellen Wert eines Kunstwerkes erzeugt. Und dieser materielle Wert wird, wie es scheint, immer willkürlicher gesetzt. Aber wer macht die Preise? Was den Kunstmarkt von heute angeht, gibt es eine kritische und eine nüchterne Betrachtungsweise. Die kritische Betrachtungsweise ist, dass heute Wahnsinnssummen gezahlt werden für Bilder, die in keinem Verhältnis mehr stehen zu deren tatsächlichen Wert. Nun handelt es sich bei Kunstwerken sowieso um etwas, das gar nicht wirklich taxierbar ist vom Wert her. Das ist ja etwas Irrationales. Das ist ja keine Ware in dem Sinne. Holger Liebs, Chefredakteur der Kunstzeitschrift Monopol. Ich bevorzuge ein bisschen die nüchterne Betrachtungsweise, zu sagen, Geld ist nicht das Problem der Kunst. Geld ist eine der Rahmenbedingungen von Kunstherstellung und Kunstsichtbarkeit auch. Sogar in den Museen, würde ich sagen. Natürlich haben wir in den letzten 10 Jahren einige Exzesse erlebt. Das hängt mit dem Aufkommen des Auktionsmarktes vor allem zusammen. Da muss man ja auch unterscheiden. Also die Galerien versuchen eigentlich, die Künstler aufzubauen und deren Preise in einem vernünftigen Rahmen zu halten. Die Auktionshäuser sind an diesen Rahmen nicht gebunden. Da geht es darum, wenn 2 Bieter auftreten, die einen Picasso oder einen Warhol oder einen Jeff Koons oder einen Damien Hirst wollen, dann treiben die den Preis in die Höhe und so entstehen diese Rekordpreise. In unserer Gesellschaft, so scheint es zumindest beim Zeitunglesen, übt dieser Preis eine wesentlich höhere Faszination aus als die Kunst selber. Vielleicht ändert sich durch den Kunstmarktboom am allerwenigsten die Kunst selber, sondern es ändern sich vielmehr unsere Ideen von Kunst. Oder wird da nur ein Ventil geöffnet? Lass die Milliardäre ihre Kunst- und Geldprotzereien unter sich ausmachen. Wir kümmern uns unterdessen um die wirklich interessanten Entwicklungen. Es wäre ein interessanter Aspekt, wenn die Folge dieses Booms und der zunehmenden Unmöglichkeit für Museen, die daraus resultiert, neue Werke zu kaufen, wenn diese Entwicklung zugunsten weniger bekannter Künstlerinnen und Künstler ginge. Werner Schaub, Vorsitzender des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler. So funktioniert es leider nicht, denn auch die Museen sind natürlich schon zum großen Teil jedenfalls fixiert auf die berühmten Namen. Und die bekommen sie eben nicht, weil sie nicht bei Sotheby's mitsteigern können. Insofern ist es schon interessant, dass die Galerieszene betont, die Entwicklung der Kunst spiegelt sich bei den großen Kunstmessen wieder und nicht mehr in Museen. Das hören natürlich auf der anderen Seite die Museen überhaupt nicht gern. Aber noch ein anderer Aspekt ist vielleicht wichtig in diesem Zusammenhang. Der Kunstmarkt boomt, aber die Frage ist natürlich, was wird dort gekauft? Und dort auf dem Markt tummelt sich alles Mögliche, aber die Avantgarde relativ selten. Also temporäre Kunst beispielsweise, Performances und solche Kunstäußerungen, die finden auf dem Kunstmarkt eigentlich so gut wie nicht statt. Im System Kunst sind die einzelnen Elemente offenbar doch so sehr voneinander abhängig, dass die Veränderung des einen die anderen nicht unberührt lässt. Die Frage ist, wer von diesen Veränderungen profitiert. In meiner Arbeit gibt es natürlich auch 2 bis 3 Künstler, von denen ich im Moment sagen würde, in 10 oder 15 Jahren haben die absolut auch das Potenzial zu diesen Preisen. Sie haben eine große Karriere, sie sind irgendwie Anfang, Mitte 50, sie haben ein kontinuierliches Werk. Klaus-Gerrit Friese, Galerist in Stuttgart und Vorsitzender des Bundesverbandes der Deutschen Galerien und Kunsthändler. Aber letztlich ist das natürlich etwas, was wir, wenn wir mit Sammlern reden, auch niemandem wirklich versprechen können. Und das tue ich immer, selbst wenn es mich in allen Fingern juckt, große Reden zu schwingen über das, was an Preisen zu erwarten ist. Ich versuche, an meine Künstler zu glauben, was, glaube ich, auch für deren Produktion extrem wichtig ist, unabhängig von den Preisen, solange wir das ökonomisch überleben. Das System Kunst wächst und wächst. Aber für nahezu alle, die mit ihm und in ihm beschäftigt sind, geht es vorwiegend um eines, ums Überleben. Und Menschen, die, auf welchem Niveau auch immer, mit dem Überleben beschäftigt sind, neigen nicht dazu, das System kritisch und radikal zu hinterfragen. Frage 2. Gibt es einfach zu viel Kunst? Weshalb die Kunst, die zeitgenössische Kunst und die Auseinandersetzung so einen großen Aufschwung genommen haben, so eine große Resonanz haben heute, das läuft parallel mit gesellschaftlichen Entwicklungen, gerade in Deutschland, mit einer Weiterentwicklung des kulturellen Selbstbewusstseins. Kurator Bernhard Schwenk. Da sind wir in Deutschland auch einmalig in der Welt, dass wir unsere ohnehin schon sehr reichen Fundamente ausgebaut haben, dass es also in jeder kleinsten Stadt einen Kunstverein gibt, dass es Galerien gibt, dass es Museen gibt, dass auch die Städte darauf achten, dass dieser kulturelle Nährboden existiert und weiter ausgebaut wird. Das heißt, das kulturelle Selbstbewusstsein ist ganz stark gestiegen und mit diesem Bewusstsein sind neue Museen in den 80er Jahren gebaut worden. Mit diesem Bewusstsein sind auch neue Publikumsschichten in das Museum gekommen, das früher leer war und heute voll. Mit diesem Bewusstsein sind Ausstellungen gezeigt worden und das hat jetzt einen Punkt erreicht, wo wir auch natürlich die Grenzen sehen, wo wir auch sehen müssen und sagen müssen, die Ausstellungen sind immer teurer geworden. Können wir das noch weiter steigern oder geht es jetzt vielleicht auch in eine andere Richtung, dass wir uns überlegen, wie können wir Qualität zeigen und zwar gerade an einem Ort, dem Museum, das nicht vom Kommerz geprägt ist, das nicht von kommerziellen Interessen geleitet ist. Das Wachstum des Systems Kunst wird sein größtes Problem. Es produziert nicht nur immer mehr Kunst, sondern vor allem immer mehr Beiwerk, mehr Organisation und Inszenierung, mehr Bürokratie und mehr kunstaffines Entertainment. Mit anderen Worten, mehr Leute, die mitreden und mitverdienen wollen. Das System wird beinahe wichtiger als die Kunst selber. Zwangsläufig wächst mit der Anzahl derer, die darin unterwegs sind, auch die Anzahl jener, deren Hoffnungen sich nicht erfüllen, die es am Laufen halten, doch selber darin scheitern müssen. Wir haben ja in Deutschland relativ spärliches, aber zum Teil dann doch relativ verlässliches Zahlenmaterial. Wir wissen eine Geschichte, dass sicherlich nicht mehr als 70 bis 80 Galerien in Deutschland einen Umsatz von mehr als 1 Million Euro machen. Das ist eine Zahl, mit der Sie eigentlich schlaglichtartig sofort wissen, dass innerhalb einer solchen Struktur bis 1 Million Euro Umsatz inklusive der ganzen Mieten, der Messekosten, dessen, was an Honorar an Künstler gezahlt werden muss, nicht wirklich Geld verdient werden kann. Klaus-Gerrit Friese, Bundesverband Deutscher Galeristen und Kunsthändler. In Berlin gibt es über 400 Galerien. Eine Untersuchung des Berliner Senats sagt, von denen machen 200 einen Umsatz von weniger als 50.000 Euro. Mit diesem Geld kann natürlich auch nichts verdient werden. Darüber hinaus gibt es sicherlich eine Struktur von Galerien, die im hohen einstelligen und guten zweistelligen Bereich substanzielle Umsätze machen und damit natürlich auch wesentlich Geld verdienen. Und es war ja ein wunderbarer Artikel neulich im Handelsblatt zu lesen, in dem eine Sache doch sehr deutlich gemacht wurde. Die Sammler erwarten von den Galerien gute Räume, ausgebildete Angestellte, komplett gut vorgetragene Ausstellungen, dazu erschienene Kataloge, das alles kostet wirklich Geld. Dass der Galerist also an der wahren Kunst, die er als Kunst begreift und die er vermittelt, auch Geld verdienen muss, um solche Strukturen überhaupt aufrechtzuerhalten, ist so selbstverständlich wie richtig. Niemand weiß, wie viele Galerien in Deutschland tatsächlich betrieben werden. Die wenigsten sind im Galeristenverband organisiert und auf einer der unzähligen einheimischen oder internationalen Kunstmessen vertreten. Die Anzahl der Kunstmuseen und Ausstellungshallen wird vom Internetportal Statista mit aktuell 660 angegeben. Und allein der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler, der nur Absolventen anerkannter Ausbildungsstätten aufnimmt, hat 10.000 Mitglieder. Man muss eines nicht vergessen, es gibt heute auch viel mehr Künstler als vor 20 Jahren. Holger Liebs, Chefredakteur von Monopol. Der Kunstmarkt hat sich insgesamt verbreitert und das bedeutet, dass statistisch gesehen mehr Künstler heute mehr Geld haben, als das vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Natürlich gibt es dann auch viele, die gar nichts oder wenig verdienen. Wir vom Bundesverband Bildner Künstlerinnen und Künstler haben ja eine Umfrage gemacht, die wiederholen wir, das ist ja schon die 6. Auflage zur sozialen Lage der Künstlerinnen und Künstler in Deutschland. Und es zeigt sich, dass mehr als 90% der Künstlerinnen und Künstler gar nicht ausschließlich von der Kunst leben können. Das ist eine große Diskussion, zum Beispiel beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wie kann man diese große Zahl dennoch nutzen für die Allgemeinheit, indem man sie integriert in die kulturelle Bildung? Das System Kunst wächst also nicht nur in die schwindelnden Höhen des erhitzten Kunstmarktes und in die Untiefen der spektakulären Kunstevents für die erlebnishungrige Freizeitgesellschaft, sondern auch in die Breite der Gesellschaft. Kunst ist überall. In Volkshochschulen und Kirchen, in Revitalisierungsprogrammen für verödete Stadtkerne, in Freizeitparks und Industriegebieten. Ins öffentliche Bewusstsein tritt diese Breitenkunst meistens nur, wenn die Bevölkerung kundtut, dass sie etwas dagegen hat. Doch nicht allein die Ökonomisierung und das Ungleichgewicht zwischen privatem Reichtum und gemeinschaftlicher Armut haben das System Kunst in den letzten Jahren so radikal verändert. Nicht allein lobenswerte und verzweifelte Versuche, überschüssige Kunstwerke in die mehr oder weniger öffentlichen Plätze zu integrieren. Auch die Globalisierung tut das ihre. Rund 30 internationale Kunstmessen gibt es derzeit, Tendenz steigend. Das System Kunst wächst topografisch und sozial. Da bleibt es natürlich nicht aus, dass dann, wenn Zahlen größer werden, dass damit natürlich auch die Missbrauchsgefahr einfach größer wird. Ich glaube, Geldwäsche war vor 50 oder 100 Jahren mit Kunst wenig attraktiv, wird natürlich erst attraktiv, wenn es sich um Millionenbeträge handelt oder wenn ganze Galerien dazu auch verwendet werden, um etwas auszugleichen oder um etwas zu manipulieren. Sprich, der Kunstmarkt ist von Anbeginn eigentlich manipulativ gewesen. Ein Kurator ist immer auch manipulativ, indem er subjektiv handelt und Entscheidungen trifft, auch jeder Sammler. Das ist genau die gleiche Subjektivität, die einen Künstler dazu bewegt, etwas zu machen. Das ist eine Subjektivität, die auch erwünscht ist, um eben nicht austauschbar zu bleiben, um eine Diversität, um ein Spektrum zu erzielen. Diese Manipulation ist aber punktuell oder in einer Vielheit, in einem breiten Spektrum überhaupt nicht schädlich. Das stimmt schon. Es gibt die Top 0,5% der Künstler, wie der immer wieder genannte Damien Hirst, die sehr, sehr reich sind. Am Ende wird die Kunstgeschichte oder wird die Zukunft entscheiden, welche 5 Künstler von den heute so vielen übrig bleiben, die dann tatsächlich auch wert sind, in den Museen zu überdauern und überleben, deren Werke dort überleben. Die Wachstumstheorie beschreibt ein wachsendes System als eines, in dem die Entfernungen zwischen Produzenten und Konsumenten immer größer werden. Anders gesagt, die Vermittler werden immer wichtiger und zahlreicher. Galerien und Museen. Kunstzeitschriften und Kunstfilme. Experten und Kritiker. Bücher und Kataloge. Promis, die ihre Geschmacksurteile zur Kunst abgeben, wenn sie nicht gleich selbst zum Pinsel greifen. Und Home Stories in den Frauenzeitschriften. Die Vermittlung von Kunst wird in diesem Chaos beinahe wichtiger als die Kunst selber. Aber wie verlässlich? Wie ehrlich, wie kompetent sind diese Vermittler, ohne deren Begleitung wir kaum noch in der Lage sind, einen Pfad durch den Irrgarten der Künste zu finden. Frage 3. Kollabiert das System Kunst infolge seiner Überhitzung? Wenn Sie, was ich in meinem Beruf relativ viel mache, in Jurys sitze, in der junge Kunst daraufhin erprobt wird, ob Stipendien an Künstler vergeben werden, haben Sie natürlich von jungen Künstlern eine unglaubliche politische Reflexion in sperrigen, spröden, einfachen, sich widersetzenden Arbeiten, in Videoarbeiten, in Malerei. Galerist Klaus-Gerrit Friese. Manchmal ist es auch schon fast nicht mehr aushaltbar in diesen Jurys, was an politischer Kunst im Moment von Künstlern gemacht wird in absolut kritischer Absicht. Es ist total klar, dass wenn wir hier über all diese Dinge reden, dieses nicht vorkommt. In der Regel haben die Leute, die heute Kunst machen, eine Botschaft und wollen mit dieser Botschaft etwas erreichen. Und das ist wirklich das, was mich auch absolut verärgert in dieser ganzen Diskussion. Der Kunstfonds vergibt jedes Jahr Stipendien an Künstler in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro. Und wir haben 1200 Bewerbungen dort immer zu sichten. Wenn Sie diese Künstler, die alle Akademieabsolventen sind, noch jung in der Kunstszene sind, sich anschauen, da finden Sie aber vielleicht 3 oder 4, denen Sie spekulative Absicht unterstellen können. Der Rest ist wirklich von höchstem kritischem Interesse zu sich und zur Kunst und zur politischen Situation seiner Zeit. Ein besinnungslos neoliberaler Kunstmarkt, ein System Kunst, in dem immer mehr Menschen zu überleben versuchen, ein öffentliches Kunstmanagement zwischen Stadtplanung und Sozialhilfe. Und kritische wie selbstkritische Künstler, die etwas zu sagen haben über die Gesellschaft, in der sie leben, wie passt das zusammen? Ich glaube, es gibt ihn noch, den Mittelbau der Kunst. Das ist erstmal die gute Nachricht. Es gibt sehr viele Künstler und Künstlerinnen, die stehen genauso staunend wie der Ochs vom Berge vor diesem heutigen Marktgeschehen, weil sie gar nicht beteiligt sind, wie alle anderen Beobachter. Holger Liebs, Monopol. Es gibt natürlich ein funktionierendes Galeriensystem, gerade in Deutschland. Ob dieser Mittelbau jetzt eine soziale, regulierende Funktion für den Markt hat, weiß ich nicht, denn er versucht natürlich in diesen Markt auch hineinzukommen. Aber es handelt sich um 2 verschiedene Märkte. Es ist einerseits der Galerienmarkt, der, glaube ich, auf vernünftigem Niveau operiert, wo auch noch der direkte Kontakt zwischen Künstler über den Händler zum Sammler besteht. Das kann man beobachten. Und es gibt einen davon abgekoppelten Auktionsmarkt, der relativ nüchtern betrachtet die Preise über das Verhältnis von Angebot und Nachfrage regelt. Und diese beiden Märkte haben nichts miteinander zu tun. So sehr wir uns wünschen mögen, die normalen Künstler, die normalen Galeristen und die normalen Kritiker würden nach grimmigen Seitenblicken auf die Tollheiten von Auktionen, Private Sales und Kunstgeschenken zu einem normalen, geerdeten und bescheidenen Austausch zurückkehren können, mit der Aufteilung des Kunstmarktes in sehr verschiedene Segmente tun sich für alle Beteiligten neue Fallen auf. Also die Galeristen stecken in der Zwickmühle. Sie haben also ihren Künstler aufgebaut, der ist am Markt erfolgreich und dann wird ein Werk an einen Sammler verkauft. Dieser Sammler stellt irgendwann fest, der Künstler ist inzwischen so bekannt, dass mein Werk, das ich besitze, im Preis gestiegen ist. Dann gibt er es an ein Auktionshaus. Das können weder der Galerist noch der Künstler verhindern. Warum wollen sie es gerne verhindern? Weil der Galerist und der Künstler daran interessiert sind, wenn sie ernsthaft arbeiten, dass das Werk am Ende in einem Museum beispielsweise landet. Nun wissen wir aber alle, wie es den Museen heute geht. Die haben kein Geld. Und wenn man sich beispielsweise die Situation der Pinakothek der Moderne oder aller 3 Pinakotheken in München anschaut und deren Ankaufsetat, der, glaube ich, gegen Null geht, dann weiß man auch, was das Museum investieren kann. Das heißt, in dem Moment, wo die Preise allen vernünftigen Kriterien und Maßstäben entfliehen in ungeahnte Höhen, kann sich natürlich ein Museum so ein Künstler nicht mehr leisten. Wir müssen uns also die Künstlerinnen oder die Künstler, die es geschafft haben, in die oberen ökonomischen Regionen vorzudringen, nicht unbedingt als glückliche Menschen vorstellen. Von Gerhard Richter wird der Ausspruch kolportiert, er findet die Preise, die seine Werke erzielen, unanständig. Vielleicht wird der Künstler reich. Und vielleicht wächst die subjektive Freiheit des Künstlers ins Unermessliche. Aber er verliert dabei auch seinen eigentlichen Adressaten. Er verliert die Möglichkeit, der Gesellschaft etwas zu sagen. Das teuerste Bild wird auf diese Weise das ideell wertloseste. Welche Künstlerin, welcher Künstler sollte sich das wünschen? Frage 4. Kunstraum oder Eventkultur? Wie muss sich das Museum verändern? Für Kunstfreunde wie du und ich sind Auktionshäuser nicht unbedingt vertraute Orte. Und was die Galerien anbelangt, nun ja, ab und an überwinden wir vielleicht unsere Schwellenangst. Doch der Raum, in dem wir am meisten und am heftigsten mit Kunst in Berührung kommen, ist das Museum. Die Kunst, die die Auktionshäuser zu Rekordpreisen anbieten, hat immer weniger mit der Kunst zu tun, die in den Museen hängt. Es ist erfreulich, dass es auch bei den Museen einen Boom an Besuchern gibt. Aber die korrelieren, denke ich mal, in keiner Weise mit diesem Hype auf dem Kunstmarkt. Werner Schaub, Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler. Denn viele Museen beklagen ja gerade diesen Boom, was den Kunstmarkt betrifft. Denn dieser Boom verhindert, dass sie neue Ankäufe machen können, dass sie ihre Sammlungen ergänzen können. Das ist ein riesiges Problem für die Museen. Die Museen müssen also ihre Aufgaben im System Kunst neu definieren. Vielleicht ist es ja gar keine so absurde Idee, dass eines Tages die Kunst der reichen Sammler, die Kunst der lokalen Galerien und die Kunst der Museen einfach nicht mehr miteinander kompatibel sind. Im System Kunst gibt es Kräfte, denen an der Verbindung der einzelnen Elemente gelegen ist. Und es gibt andere, die konsequent auf deren Trennung hinarbeiten. Wenn wir von diesen enormen Auktionspreisen im Bereich der Gegenwartskunst sprechen, dann muss man sagen, dass es sich bei diesen Sammlern um eine Handvoll Sammler handelt, die übrigens auch vergleichbar sammeln, also ganz ähnliche Künstler im, wie es so schrecklich heißt, Portfolio haben. Kurator Bernhard Schwenk. In unserem Museum, in der Pinakothek der Moderne, in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, haben wir eigentlich noch nie einem Werk hinterhergetrauert, das durch einen großen Sammler erworben wurde, weil wir in einem guten Kontakt stehen mit den Künstlern selbst, aber auch mit den nächststehenden, nämlich den Galerien, den Vermittlern von Kunst, die wir auch nach wie vor und auch in Zukunft immer brauchen werden. Das heißt, was im Auktionshaus passiert, Sammlungen, die dort zusammengestellt werden, das sind für uns Hauptstraßen, das sind für uns Autobahnen, auf denen wir uns eigentlich gar nicht bewegen wollen. Insofern gibt es gar keine Konkurrenz dazu und das Museum würde auch niemals versuchen, in ähnlicher Weise zu sammeln. Indem es sich auf die Nebenwege konzentriert, auf radikale Formen wie Landart, Videoarbeiten und Netzkunst oder die Selbstorganisation temporärer Galerien, ist das Museum freilich noch nicht auf der sicheren Seite. Denn die Ökonomie greift noch auf ganz andere Art nach dem Kunstraum. In unserer Gesellschaft spielt die Kunst unmittelbar in Wirtschaft und Politik eine wichtige Rolle. Das Museum ist ein Ort, den sich eine Gesellschaft leisten muss. Aber es sind kaum noch größere Ausstellungen, attraktive Kataloge und Begleitprogramme möglich, ohne die mehr oder weniger großzügige Unterstützung durch die Wirtschaft. Wir haben seit den 80er Jahren eine Entwicklung im Sponsoring, die sich grundsätzlich positiv entwickelt hat. Das heißt, die Sponsoren, die kommerziellen Förderer von Ausstellungen, die damit auch eine Gegenleistung erwarten und erwarten dürfen, die haben sich im Laufe der Jahre sehr stark professionalisiert. Das heißt, es ist eigentlich ganz klar gewesen, bis zu einem Zeitpunkt jetzt vor kurzem, würde ich sagen, dass Förderer einer Ausstellung ganz klar sich in ihrem Bereich auf das Fördern beschränkt haben und die inhaltliche Kompetenz bei den Veranstaltern, bei den Museen, bei den Kunsthallen und so weiter gelegen hat. Bernhard Schwenk, Pinakothek der Moderne, München. Wir beobachten aber verstärkt das auch nachvollziehbare Interesse, dass Unternehmen Ausstellungen fördern möchten und ganz stark in diesem kreativen Bereich auch mitsprechen wollen. Das liegt einfach daran, dass die Marketingabteilungen sich sehr verstärkt haben. Sie sind stärker als die Marketing- und Öffentlichkeitsabteilungen in den Museen. Sie sind auch sehr viel versierter, sie sind professioneller geworden. Und es ist ganz klar, dass Marketingabteilungen den größtmöglichen Gewinn oder Profit für das eigene Unternehmen erzielen wollen. Diese Entwicklung sehe ich insofern als bedenklich, weil damit immer mehr eine bestimmte Kunst oder eine bestimmte Form der Ausstellung unterstützt wird, zu Ungunsten einer anderen Ausstellung oder eines anderen Künstlers, der sich nicht so leicht in Corporate-Konzept einbinden lässt. Aus dem Sponsor, der mit einem klitzekleinen Reklamelogo als Gegenleistung für sein Engagement zufrieden war, ist also ein Finanzier geworden, der das Recht beansprucht, bei der Auswahl der Kunstereignisse mitzureden. Nicht wenige Museen haben sich das aus Finanznot gefallen lassen. Und jetzt erwächst ihnen Konkurrenz. Viele Unternehmen sind in den letzten Jahren selbst ins Geschäft mit der Kunst eingestiegen und organisieren eigene Ausstellungen. Allein in Deutschland gibt es 120 große Firmen, die angeben, Kunstsammlungen und Kunstvermittlungen gehörten zu ihrer Philosophie. Die Mehrzahl dieser Firmen kommt aus den Bereichen Banken, Versicherung und Energieversorgung. Am Ende freilich steht eine neue Definitionsmacht durch eine von Privatsammlern, Firmen und Konzernen beherrschte Ausstellungskultur, die uns mit einer besonders freundlichen, positiven, Konsum- und Geschäftslaune ganz sicher nicht irritierenden Art des Kunsterlebnisses beglückt. Ich finde aber, die Museen sollten eins nicht sein, bescheiden. Ich finde, sie sollten sehr, sehr selbstbewusst auftreten. Holger Liebs, Kunstzeitschrift Monopol. Ich finde, sie sollten mit dem prunken, was sie haben, nämlich die Sammlungen, die oft in den Depots schlummern, und sagen, Moment mal, wir sind die Anstalten, die am Ende entscheiden, zusammen mit den Kunsthistorikern, was die Zeit überdauern wird, was auch in 50 Jahren oder in 100 oder 150 noch gültig ist. Und wir haben eine ganz harte Tür und wir lassen nicht jeden rein. Frage 5. Und wie steht es mit der Kunst? Wer beantwortet die Frage, was ist Kunst? Die Kunstkritiker? Die Kuratoren der staatlichen Museen, die Kunstwissenschaftler? Sammler, Versteigerer, Messeveranstalter, Kunstberater, Internetforen? Oder gar das Publikum? Die veränderten Machtverhältnisse im System Kunst spiegeln sich in den neuen Forderungen, die Sponsoren an die Museumsleiter stellen. Sie finden sich in den geänderten Wünschen der Stiftungen und Leihgeber und im Missbrauch der öffentlichen Kunsteinrichtungen als Aufbewahrungsort für private Sammlungen. Manchmal gehen wir also ins Museum, um einen reichen Sammler noch reicher zu machen. Und manchmal sehen wir aus Mitteln der Allgemeinheit ein Museum entstehen, um einem Sammler seinen subjektiven Geschmack in alle kuratorische Ewigkeit zu garantieren. Wie man den Wert eines Kunstwerkes steigern kann, indem man es als Leihgabe im Museum adelt, beschreiben die einschlägigen Ratgeber für Stifter, ebenso wie die Tricks mittels Kunstinvestition die Erbschaftssteuer einer vermögenden Familie auf Null herunterzufahren. Es ist sehr schwer, noch einen unschuldigen Platz für die Auseinandersetzung mit der Kunst zu finden. Zumal sich eine andere Kraft fast vollständig aus dem System zurückgezogen hat, die unabhängige Kunstkritik. Die Arbeit der Kunstkritik ist sicher sehr wichtig für viele Künstlerinnen und Künstler. Allerdings muss man sehen, die Feuilletons der Zeitungen, die werden von vielleicht 1, höchstens 2% der Zeitungsleser überhaupt wahrgenommen. Werner Schaub, Bundesverband bildender Künstlerinnen und Künstler. Wichtiger wären die Medien wie Rundfunk und vor allem natürlich das Fernsehen. Aber dort ist bedauernswerterweise ein Prozess im Gang, dass Kultur zunehmend weniger vorkommt. Die bildende Kunst ist im Unterschied zu den narrativen Künsten, also Kino, Literatur, solche Dinge, selbst ja stumm. Das heißt, sie ist erklärungsbedürftig. Das heißt, man muss einen höheren rhetorischen Aufwand mitbringen, um sie zu erklären. Das ist kompliziert und davor scheuen sich viele. Kunstjournalist Holger Liebs. Es ist viel einfacher zu sagen, seht mal, dieser Damien Hirst ist wichtig, weil er so viel Geld erlöst, weil er so ein reicher Künstler ist, weil er so ein geschickter Marktstratege ist. Das ist natürlich im Zweifelsfall die gängigere, ja auch populistischere Story. Und das ist natürlich ganz verständlich, dass viele Medien das aufgreifen. Ob die Kunstkritik heute den Markt noch überhaupt regulieren kann, das ist eine ganz andere Frage, ehrlich gesagt. Also ich habe oft das Gefühl, da ist eine Art Paralleluniversum am Entstehen, wo der Kritiker nur noch staunend davor stehen kann. Er kann ja den Auktionspreis nicht verhindern. Ja, man kann das kritisch begleiten und analysieren. Man muss es ja nicht nur berichten, man kann es ja auch analysieren, wie entstehen solche Preise. Aber das System von Händlern wie Larry Gagosian, von Künstlern wie Jeff Koons oder Damien Hirst schert sich eigentlich relativ wenig um die Kritik. Die dealen das unter sich aus. Umso bedeutender wäre die Wachsamkeit einer unabhängigen Kunstkritik und einer politischen Moderation. Aber weder die Kunstkritik, wenn sie nicht ohnehin schon Teil des Spektakels und mehr PR als Kritik ist, noch die Kunstpolitik kann sich den Trends zur Privatisierung und Ökonomisierung, zur Verspektakelung der Kunst nachhaltig entziehen. Insofern ist es ganz wichtig, dass ein Museum, ein öffentliches Haus, Freunde um sich schart, einen einflussreichen Freundeskreis, der diese Interessen, die natürlich eine lange Tradition haben als bildungsbürgerliche Interessen, dass die in eine Gegenwart getragen werden, die dann auch der Politik vermittelt, das ist wichtig, dass wir dabei bleiben, bei der Unterstützung von Museen, bei der Unterstützung öffentlicher Einrichtungen. In Deutschland ist dieses Bewusstsein tatsächlich noch sehr stark und es wird aber auch für die Politik zunehmend schwierig oder es könnte in anderen Bereichen, als jetzt in Bayern und München, für die ich jetzt hier spreche und die Situation kenne ich hier sehr gut, aber in anderen Bereichen Deutschland wird es für die Politik natürlich auch sehr schwer, eine Lanze zu brechen für eine öffentliche Kultur und die Unterstützung dieser öffentlichen Kultur. Wenn man das abgibt an private Interessen, das muss bekannt sein. Umso mehr muss man darüber sprechen und muss eine Transparenz entwickeln, um das darzulegen. Es hilft nicht zu jammern. Wir müssen mit den Gegebenheiten, mit der wirtschaftlichen Situation zurechtkommen. Man darf auch nicht laut sagen, dass man natürlich auch für wenig Geld gute Kunst zeigen kann. Das ist aber so. Aber es muss der Rückhalt da sein. Es muss der politische Rückhalt da sein. Und der bedeutet, dass man Häuser erhält, dass man Institutionen erhält und diese Institutionen frei wirtschaften können, frei operieren können, frei konzipieren können. Im System Kunst werden zurzeit offensichtlich die Freiheiten neu verteilt. Die Freiheiten, die sich die einen darin nehmen, führen zur Einschränkung der Freiheit der anderen. Allerdings hat dieses System auch kluge Akteure hervorgebracht, die um die strategischen Räume der Freiheit für die Kunst wissen. Vielleicht geht es darum, das System Kunst vor sich selbst zu schützen. Vor dem endgültigen Auseinanderbrechen ihrer Elemente Kunstmarkt, Kunstbetrieb, Kunstdiskurs und Kunstproduktion. Vor dem Heißlaufen durch ein ökonomisiertes immer mehr, immer schneller, immer größer, immer sensationeller. Vor der Verwandlung des Kunstsystems in eine Konsum- und Unterhaltungsmaschine, in der immer mehr Kunst verarbeitet wird, die immer weniger bedeutet. Eine Rückkehr zur Angemessenheit, eine neue Demut, könnte jedenfalls nicht schaden. Ich glaube, dass die große Zeit der Blockbuster-Ausstellungen vorbei ist. Aus verschiedensten Gründen, die sicher auch damit beginnen, dass Museen heute die gigantischen Transporte von wertvollen Kunstwerken, insbesondere der klassischen Moderne, gar nicht mehr bezahlen können. Wofür man so viele Förderer braucht, dass man sich überlegt, ob man davon nicht 10 kleinere Ausstellungen macht, die vielleicht sehr viel lohnenswerter sind, die sehr viel interessanter, vielleicht auch ungewöhnlicher sind. Die grundsätzliche Frage, die sich auch stellt, ist, ob die Museumsarbeit diesen Wettbewerb weiter bedienen muss, ob es nicht auch eine Vorbildfunktion auch eines öffentlichen Hauses sein kann, gerade durch eine Reduktion des Geplusters gewissermaßen, auch eine Richtung anzuzeigen, die eben stärker auf Qualität zielt und weniger auf Quantität. Also insofern kann ein sich zurücknehmen, ein langsamer werden, ein gezielter agieren, vielleicht auch vorbildlich sein für viele andere. Denn Vorbildfunktionen haben wir alle, also die Museen genauso wie die großen privaten Sammler. Es gibt ja heute auch Kunstmessen, die sehr erfolgreich sind. Die Art Basel, die Frieze Art Fair und deren Ableger in Hongkong, Miami, New York. Diese Kunstmessen sind die wichtigste Plattform für Galerien, ihre Werke zu verkaufen. Mit Beginn des Marktbooms seit den Ende der 90er Jahre, sagen wir mal, haben diese Messen eine andere Funktion bekommen. Sie erfüllen heute nicht nur die Funktion eines Marktplatzes, sondern dort tummeln sich auch ganz andere Leute. Dort tummeln sich Kritiker, Theoretiker und auch natürlich die Museumsleute. Und jetzt haben Messen zusammen mit Museen so eine Art Jury ins Leben gerufen auf einigen Messen, die dann gemeinsam überlegen, welche Werke können wir denn für das ein oder andere Museum ankaufen. Also man tut sich zusammen und am Ende stehen 8 bis 10 Kunstwerke. Ich kann das bei der Frieze Art Fair in London beobachten oder bei der Art Basel dort selbst, die für ein Museum angekauft werden mit Hilfe von Sponsoren. Und das ist beispielsweise ein Versuch, dieses Klassensystem zwischen dem Primary Market der Galerien und dem Secondary Market, wie man ihn nennt, der Auktionshäuser, also da, wo die Preise in die Höhe entfliehen, wieder zusammenzubinden und zu sagen, lass uns gemeinsam Markt und Museen versuchen, vernünftig gute Werke von hoher Qualität fürs Museum, also für die Dauer, zu sammeln. Das komplexe System Kunst leidet unter seinem Wachstum. Es leidet unter seiner Erhitzung. Es leidet unter einem Versuch der feindlichen Übernahme durch die Ökonomie. Und es leidet nicht zuletzt an seiner Anfälligkeit für Korruption. Aber wie alle komplexen Systeme, so hat auch das System Kunst Fähigkeiten zur Selbstregulierung, zur Anpassung und zur Schaffung neuer Balance. Eine andere Frage ist, ob wir, die kritischen Adressaten der Kunst, jene Leute, die Kunst weder besitzen noch verwalten wollen, sondern von ihr berührt, provoziert, erhoben, fasziniert, kurzum verändert werden wollen. Ob wir in diesen Wandlungen des Systems überhaupt noch mit eingeschlossen sind. Es gibt ja nicht nur den Markt, der bestimmt, was ein Kunstwerk wert ist, nicht nur Experten und Insider, nicht nur die Kunstgeschichte und nicht nur die Kunstwissenschaft. Es geht in erster Linie um das eigene kritische Urteil, das jeder Mensch entwickeln kann. Vielleicht müssen wir uns wieder zutrauen, uns mehr einzumischen in das System Kunst. Aber wie? Millionen Bilder. Wie der Markt die Kunst verändert. Sie hörten ein Feature von Markus Metz und Georg Seslen. Es sprachen Frauke Pohlmann, Bodo Primus, Franz Lake und Christoph Wittelsbürger. Ton und Technik Daniel Dietmann und Angelika Bruchhaus. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.